Nein, nein, nein, nein, nein! Ach, du Hurensohn! Ach, elendiger Pisser, ey. Der runtergefallen. Kotzt mich das Schröder an. Alter, Alter, wieso habe ich jetzt dauernd eine Bombe? So, ist jetzt auf der Map noch irgendwo eine Frucht? Ja, da ist noch ein Pfirsich. What the fuck? Spielt jemand von euch Warzone? Nein. Warum liegt jetzt der Pfirsich da hinten? Ach komm, leck mich doch, ich hab dir doch extra... Und Cyberpunk? Auch nicht. Habt ihr eigentlich gewusst, dass bei dem allerersten Teil von Tomb Raider die Brüste Pixelfehler waren? Nein, hab ich nicht gewusst. Aber gut zu wissen. Das hat mich jetzt in meinem Leben um 1000 Jahre vorangebracht. Wollte ich auch. Ich hab schon gewusst, es wird morgen wieder... Morgen werde ich wieder aufwachen, es wird alles weiß. Fuck. Hä? Ach, bei mir schneit. Ach so, lol. Jetzt noch? Ja, auch schon ganz... Ja, es hat heute früh hat's auch, bin ich aufgewacht. Gestern Abend, heute früh ins Bett um 4 oder was? Also gestern früh um 4. Gar nichts. Kein Regen, kein Schnee, nix. Ich wache um 7 auf, wollte aufstehen, schaue aus dem Fenster. Hab mich nur mal rumgedreht und weitergeschlafen, weil alles weiß war. Fände der Dach schon gut an, ne? Andererseits, vielleicht fahren ein paar Hater in den Graben, immerhin. Als ich aufgestanden bin, hatte es 6 Grad. Jetzt hat's 1 Grad. 1,1 hat's gerade. Naja, heute früh war er gelegen und da hatte er 6 Grad. Also, ich habe mich auch gewundert, was das soll. Mann, diese Steuerung ist auch für den Arsch, ey. Also noch 2 Früchte, also nochmal in das Gebiet. Ach, deswegen, weil diese Hurensohn-Fische meine Viecher gefressen haben. Was ist das Ziel von dem Spiel? Also, was. Ist das hier eine Frucht? Nee. Das Ziel von der Mission ist Früchte sammeln. Und was macht man damit? Essen. Das ist so wie ein. Ah, ich verstehe, so ein Mikrokosmos. Nee, du kommst vom anderen Planeten. Auf dem deine... Was zum? Och Mann! Okay, ein Schwung Roter. Du kommst vom anderen Planeten, auf dem es das gemacht haben, was bei uns auch irgendwann mal passieren wird. Die haben den kompletten Planeten zerwirtschaftet und brauchen deswegen Lebensmittel und Nahrung. Und deswegen sind die auf unserem Planeten gelandet. Und was sich herausgestellt hat, dass unser Planet der einzige in Reichweite ist, der Nahrung bietet. Und das sind die drei einfach Forscher, die versuchen heraus... Ach, das ist die Kiste, was ich da gesehen habe. Wo ist denn die andere Frucht? Was fehlt denn jetzt noch? Aber ist ja gar nicht mal so abwegig, wenn man überlegt, wie wir mit unserer Erde umgehen. Durchaus. Kanisterkopf, du bist leise. Was soll denn das jetzt werden? Es steht irgendein Firmenwagen vor meiner Tür. Was? Anfall. Die Hater gehen mir heute wieder richtig auf die Eier. Bin gleich wieder da. Lol, Alter. Der Firmenwagen-Hater. Wieder da. Was habe ich jetzt vorgehabt? Es waren aber keine Hater gerade, oder? Vermutlich schon. Was soll denn das sonst gewesen sein? Um die Uhrzeit fährt ja wohl kaum hier irgendjemand raus. Was war das für ein Firmenwagen? Ach Mist, dreckiges Hurensohn-Viech. Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Interessiert dich nicht, aber gehst hin. Ich bin rausgegangen, um mir das Kennzeichen aufzuschreiben. Und wenn dir irgendwas nicht passt, kannst du gerne dich verpissen. Ja, du könntest dich endlich mal löschen, Rainer. Wie wär's denn damit? Warum sollst du nicht löschen wegen so einem Loser wie dir? Ja, weil du ein Versager bist, Rainer. Junge, der Versager bist du. Nein. Du sitzt um die Uhrzeit in meinem Discord und gehst ja, du genauso, weil du soziale Kontakte brauchst.